Telekom, Fernsprecher, Weidinger Straße, Höhe Grüner Salon an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Karl-Liebknecht-Haus mit der gleichnamigen Aufschrift sowie der Aufschrift Die Linke und der Aufschrift Europäische Linke. Ansonsten gehört zu meiner unmittelbaren Umgebung ein Herr vom Ordnungsamt, der hier auf dem Parkplatz vor dem Karl-Liebknecht-Haus und der Volksbühne einige Kraftfahrzeug-Kennzeichen notiert und in einen kleinen, indem er die Nummern in einen kleinen Computer eingibt. Ansonsten, außer einer Mauer mit zahlreichen unentzifferbaren und einer Dame, die hier gerade einen Parkschein gelöst hat, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.